und unser Herz schlägt im Takt. Ja, du bist mein Schatz, ja, du bist mein Schatz. Ah. Schreib einen Song für mein Bay. Ich fahre jeden Weg, nur um dich zu sehen. Ah. Ein Song für mein Bay, ein Song für mein Bay, ein Song für mein Bay, ja. Ein Song nur für dich, ein Song nur für dich, ein Song nur für dich, ja. Ich flieg an den Wolken vorbei. Vielleicht soll es so sein, vielleicht soll es so sein. Nur für dich will ich hier sein. Denk nur noch an dich, ich hoffe du auch an mich. Ich liebe dich so wie du bist, halt so bleib wie du bist. Gänsehaut, wenn du lächelst, also bitte hör nicht auf. Gänsehaut, auch wenn du singst, also bitte hör nicht auf. Schau dir in die Augen und mein Herz geht mir dann auf, denn ich sehe nur Liebe dort. Also Baby, glaube mir mein Wort. Gänsehaut, wenn du lächelst, also bitte hör nicht auf. Gänsehaut, auch wenn du singst, also bitte hör nicht auf. Schau dir in die Augen und mein Herz geht mir dann auf, denn ich sehe nur Liebe dort. Also Baby, glaube mir mein Wort. Ich habe noch nie so einen Engel gesehen wie dich. Nein. Scheiß auf die anderen Bitches für dich. Ja. Scheiß auf die ganzen Groupies für dich. Ja. Liebe eh nur dich. Also mach ich alles für dich. Hoffe immer du bist online. Ja. Baby, baby, baby, kannst du on time. Ha. Ich würde für dich 1000 Songs schreiben, ja, aber selbst das würde nicht genug sein. Ein Song für mein Bay, ein Song für mein Bay, ein Song für mein Bay, ja. Ein Song nur für dich, ein Song nur für dich, ein Song. Und unser Herz schlägt im Takt. Ja, du bist mein Schatz. Ja, du bist mein Schatz. Ah. Schreib einen Song für mein Bay. Ich fahre jeden Weg, nur um dich zu sehen. Ah.